singet ein neues Lied und singt dem Herrn. Denn Wunder hat er an uns viel getan. Jauchzet nun und singet alle, frohlocket, singt und lacht. Mir brause mit all deiner Kraft, der ganze Irrkreis und die ihn bewohnen. Ströme rauschet, Stürme brauset, ihr hohen Berge, lauten ihr.